Herzlich willkommen zur dritten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Kapitalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Veranstaltungsreihe zu Kapitalismus und zu Krise und Überwachung. Kurz organisatorisches. Ihr habt mitbekommen, dass wir während der Veranstaltung hier nicht rauchen wollen. Wir machen dafür später eine kurze Rauchpause nach dem Vortrag. Und nach der Rauchpause gibt es dann Diskussionen. Da das die dritte Veranstaltung der Reihe ist, mache ich kurz den Teil, was bisher geschah. Wir als Seminar für angewandte Unsicherheit wollen uns ein bisschen anschauen, wie funktioniert Überwachung im Kapitalismus, vor allem wie verändert sich Überwachung und Kontrolle, wenn sich der Kapitalismus verändert. Und dass sich der Kapitalismus verändert, war sozusagen das Thema der ersten Veranstaltungsreihe mit Georg Filbert. Einschlägig war da der Begriff der systemischen Krisen, die im Gegensatz zu den anderen Krisen, die alle paar Jahre mal im Kapitalismus vorkommen, dazu führt, dass der Kapitalismus nicht unbedingt geschwächt, vielleicht eher gestärkt, aber vor allem verändert daraus hervorgeht. Für uns sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei Krisen relevant, die von 1929, die sozusagen das Ende des frühindustriellen Kapitalismus kennzeichnet und den Anfangspunkt setzt für eine Entwicklung, die irgendwann zum fordistischen Kapitalismus führt, der durch eine andere Produktionsweise, durch eine andere Wirtschaftspolitik etc. Gekennzeichnet ist. Und schließlich in den 70er Jahren in der Ölkrise und der dortigen Weltwirtschaftskrise an sein Ende kommt und zu etwas führt, was wir jetzt provisorisch postfordistisch nennen können, weil noch nicht so ganz klar ist, was es eigentlich genau ist. Schon in der ersten Veranstaltung ist klar geworden, dass das, was wir seit 2007 als Krisengeschehen beobachten können, sehr eng verknüpft ist mit den Reaktionen auf die Wirtschaftskrise in den 70ern. Das ist auch in der letzten Veranstaltung mit Gabriele Winker deutlich geworden, dass das, was sie als Krise in der Reproduktionsarbeit analysiert hat, vor allem eine Folge ist der Reaktionen auf die 70er-Jahre-Krise. Und auch heute wird nochmal deutlich werden, dass die veränderte Wirtschaftspolitik nach den 70ern durchaus nicht unbeteiligt ist an der Situation, in der die Aufstände und Protestbewegungen am Rande der Festung Europas stattfinden. So der Titel des Vortrags von Helmut Dietrich. Vor allem aber werden wir heute noch die Perspektive erweitern, dass sich ja nicht nur die Überwachung, nicht nur die Repressionsapparate ändern, sondern eben auch die widerständigen Strategien. Und damit übergehe ich an Helmut. Dankeschön. Ich habe in den letzten Jahren in Nordafrika gelebt, in Tunesien, Algerien, Marokko. Und es ist nicht allein Zufall, dass ich jetzt Material von dort vor allem hier in den Vortrag bringen werde, sondern meine These ist auch, dass die Krise wesentlich zusammenhängt mit dem Aufbegehren, den Protestbewegungen, den Aufständen im Süden. Ich möchte also Krise nicht als innermonetäres Problem darstellen. Ich möchte die Protestbewegungen nicht als losgelöste Protestbewegungen darstellen, die Aufstände nicht als in ihrer Eigendynamik darstellen, sondern was mich interessiert ist das Hin und Her zwischen Verschärfung der Krise und Aufstand. Drei Kapitel habe ich für heute Abend vorbereitet. Erstens, die Grenzen zwischen Metropole und Peripherie durchbrechen. Dabei geht es um die Sicherheitsarchitektur, das Grenzregime, um die auch mentale Abschottung zwischen Nord und Süd. Ich denke, es ist ganz wesentlich, wenn man sich mit der Perspektive beschäftigen will, dass man genau auf diese grenzüberschreitenden Bewegungen eingehen muss, also auf Flucht und Migration. Zweiter Punkt, Zusammenhang von Aufstand und Krise untersuchen. Das, was ich eingangs sagte, ich möchte sehen, wie Kapitalismus, wie Krise, wie Überwachung, wie Aufstand miteinander korrespondieren, etwas miteinander zu tun haben oder aber nicht. Letzter Punkt, neue gesellschaftliche Möglichkeiten für den Aufstand nutzen. Meine These ist, dass es eine, wie vorhin genannt, systemische Krise tatsächlich ist, in der wir derzeit eintreten, dass es nicht mehr wie früher in 70er, 80er Jahren möglich sein wird, einen neuen Ausbeutungszyklus oder einen neuen Unterwerfungszyklus von der Metropole aus zu generieren. Ich habe 28 Fotos mitgebracht, beziehungsweise Grafiken. Ich beginne also mit Grenzen zwischen Metropole und Peripherie durchbrechen mit drei geografischen Schwerpunkten: Mali, Südalgerien, Tunesien. Von den Kämpfen von dort. Und entschuldigt bitte, das erste Bild ist kein Bild. Es gibt keine Bilder von dem Aufstand in Mali, der zeitgleich zu der Arabellion, also Ende 2010, begann. Ich habe ein Zitat herausgefischt aus dem Jahr 2011. Es ist das einzige große Zitat, was ich heute vorlesen will. Ich denke, es ist symptomatisch, dass es von dem Kampf in der Hungerregion, in der Todesregion, in der Fluchtregion Nordmali, dass es von dort keine Bilder gibt, dass es von dort auch keine umfangreichen Dokumentationen, keine empirischen Untersuchungen gibt. Hören wir, was Ahmayet Ag El-Kamasen im Internet am 23.12.2011 schrieb. Die Finanzkrisen in vielen Staaten, in den USA, in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien, zeigen beispielhaft die Schwächung dieser Mächte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit erfolgen die Revolutionen gleichzeitig in allen Ecken der Erde. Als sich Mohamed Bouazizi am 17.12.2010 in Tunesien verbrannte, das war Beginn der Arabellion, hatte er nicht geahnt, dass er einer derart globalen Bewegung zur Geburt verhelfen würde. Nachdem das tunesische Volk dem Regime Ben Ali mutig ein Ende gesetzt hat, haben die Jugendlichen Ägyptens die Fackel übernommen, den Tahrirplatz dauerhaft besetzt und dem Regime Mubaraks ebenfalls ein Ende gesetzt. Dieselben Jugendlichen demonstrieren weiterhin bis heute, um dem Diktat des obersten Militärrats ein Ende zu setzen. Der Wind der Revolutionen hat sich in Libyen, Algerien, Marokko, Jemen, Bahrain, Syrien, Kuwait, Palästina und Oman verbreitet. Volksrevolutionen werden in Mauretanien erwartet. Neben den Volksrevolutionen gibt es die Bewegung der Empörten überall in der westlichen Welt. In diesem Konzert der Völker wird das subsaharische Afrika früher oder später ebenfalls revoltieren. Ich habe viel gelesen, viel gesprochen in Tunesien, in Spanien, mit Blockupy, mit Leuten. Nirgendwo habe ich einen Text gefunden, der diesen großen Bogen spannt. Es ist ein Text aus der Wüste, ich wiederhole, aus einer Hungerregion, aus einer Region, wo Menschen, Frauen, Kinder vor dem Hunger flüchten. Und aus dieser Wüste kommt ein Text, der den Bogen spannt bis zu den Indignados in Spanien, bis in die USA, Finanzkrise, bis zu uns, bis zum Tahrirplatz, mit einer irren Erwartung. Mit einer irren Erwartung, dass sie die Chance haben werden, auch in Mali, auch in anderen Teilen Afrikas, jetzt zu verändern. Es war ein Moment, wo dieser Text entstanden ist, wo wenige Wochen vorher 4000 libysche hochbewaffnete Kämpfer, Tuareg-Kämpfer aus Nordmali zurückgekommen sind nach Nordmali. Es begann eine beispiellose Militarisierung des Konflikts, eine Ethnisierung, eine Instrumentalisierung zum Teil durch ACMI, durch Al-Qaida. Das, was ich sagen möchte, ist, es kam die Militärintervention, Militarisierung durch Frankreich. Was ich sagen möchte, ist, am weitesten entfernt von Europa gibt es dieselben Aufstände, gibt es dieselben Keime von Aufständen wie in Spanien, wie in Griechenland, wie in anderen Ecken, wie hier gesagt, aber mit einer viel schärferen, militärischen, ethnisierenden, kriegerischen, terrorisierenden Instrumentalisierung, Überlagerung. In der letzten Woche, knapp vor 4 Tagen, gab es einen 48-stündigen Aufstand in der reichsten Stadt in der reichsten, im reichsten Bezirk von Algerien, in Ouargla. Das ist in Südalgerien. In Ouargla liegen die größten Öl- und Erdgasvorkommen Algeriens. Daher der Reichtum dieser Stadt, dieses Bezirks. Die Bevölkerung lebt in furchtbarer Armut. Es gibt in Südalgerien Sicherheitszonen, die die Mobilität behindern sollen. Wenn man in Algerien wohnt, kann man nicht, ob Algerier oder nicht Algerier, kann man nicht irgendwo einfach hinfahren in den Süden, in diese Sicherheitszonen. Man braucht bestimmte Genehmigungen dort. Das gilt auch für die Bevölkerung. Die kann nicht einfach von dort woanders hinziehen. Die Erdöl- und Erdgasindustrie ist nationalisiert, aber die ganzen Dienstleistungen des Saubermachens, des Essenssektors, der gesamten städtischen Dienstleistungen ist ausgelagert, privatisiert an Leute aus dem Regime. Die Jugendlichen von dort, die Lokalbevölkerung dort findet nur prekäre Arbeit mit Jobs zwischen 20, 50 Euro, 80 Euro, damit kann man nicht überleben. Der Mindestlohn liegt bei 110, 120 Euro. Die Jugendlichen haben eine höhere Mobilität als die Jugendlichen hier, ob in Kreuzberg oder Deutschland oder Paris oder sonst wo. Sie fahren durchaus am Wochenende trotz der Sicherheitszonen 2000 Kilometer mit Autos über, also Tage, Nächte lang durch die Gegend. Das Benzin ist subventioniert, sehr billig. Sie haben Migrationserfahrung, sie wissen viel besser Bescheid über die Verhältnisse hier als umgekehrt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe dort in Nordalgerien und auch in Tunesien an der Uni unterrichtet und häufig darüber gesprochen, über die Verhältnisse hier, und ich habe auch hier an Unis unterrichtet. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Leute dort kennen sich aus zweiter Hand, aus dritter Hand, zum Teil aus erster Hand abgeschoben, besser aus, auch über Europa, als umgekehrt wir hier über Nordafrika. In diesem Aufstand vor 4, 5, 6 Tagen haben die Jugendlichen als erstes die Glasfaser und Telefonkabel gekappt, die die Stadt mit der Außenwelt verbinden. Sie haben dann Barrikaden gebaut und sämtliche städtischen und staatlichen Häuser der Stadt erobert und zum großen Teil abgebrannt. Das geschah aus ihrer Wohnungsnot. 2, 3 Wochen vorher gab es die größte Arbeitslosenversammlung Algeriens dort mit vielen tausend Leuten, die zum ersten Mal hat stattfinden können, haben die durchgesetzt, die Jugendlichen. Also da passieren in Südalgerien derzeit enorme soziale Kämpfe, die zum Glück bisher nicht ethnisiert, militarisiert, terrorisiert, instrumentalisiert sind. Tunis. Weltsozialforum. Beginn mit einer großen Demonstration. Die Leute, die sich hier in dieser Ecke versammelt haben, am Uhrenturm, zeigen Fotos. Es sind Fotos von Angehörigen von ihnen, die im März 2011 verschwunden sind. Es sind Haraga-Jugendliche, also Jugendliche, die gegen die Gesetze, nachdem Ben Ali gestürzt war, waren damit auch die Küstenkontrollen außer Kraft gesetzt. Ansonsten ist die heimliche Ausreise aus nordafrikanischen Ländern kriminalisiert. Seit 2003, 2004 gibt es die europäische Sicherheitsdoktrin, gibt es die europäische Nachbarschaftspolitik, und in dem Zuge hat die EU darauf gedrängt, dass in Nordafrika die Ausreise nur mit behördlicher Genehmigung legal ist und ansonsten, wenn sie nicht genehmigt ist, strafbar ist. Also das, was da nach der Menschenrechts-UN-Konvention verboten ist, Artikel 13. Freie Ausreise aus jedem Land muss garantiert gewährleistet werden. Diese Jugendlichen haben also die Revolution beim Wort genommen, die sie selbst gemacht haben, und haben gesagt, wir nehmen uns die Reisefreiheit, die Bewegungsfreiheit, sind auf Boote gestiegen. Es waren nicht sehr viel. Insgesamt sind in dem Jahr 2011, also dem Jahr 1 nach der Revolution, ungefähr 25.000 Menschen auf Booten nach Italien gestartet. Das ist nicht sehr viel, wenn man sich Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen aus anderen Ecken ansieht. In Italien und in Europa hieß es, ein Exodus biblischen Ausmaßes droht. Im März 2011. Frontex, die EU-Sicherheitsagentur, hat sofort eine Überwachungsaktion im Kanal von Sizilien eingeleitet. Und die NATO mit dem beginnenden Libyen-Krieg hat eine Seeblockade gestartet. Das heißt, im März 2011 war der Kanal von Sizilien wahrscheinlich die am weitesten, am dichtesten überwachte Meeresstrecke der gesamten Welt. Es war zugleich das Meergebiet, wo am heftigsten weltweit gewarnt wurde von den EU-Staaten, sie kommen, Abschottung. Und in dieser geschürten Aufregung sind Hunderte und Aberhunderte von Haraga verschwunden. Man weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Es gibt untergegangene Schiffe, die wir mit der Zeit, wenn ich von wir sage, meine ich Boats for People, Watch the Med, verschiedene Initiativen, die in der Zeit entstanden sind, die wir dokumentieren konnten. Im Prinzip lassen sich auch die Schiffsunglücke im Nachhinein rekonstruieren. Und wir versuchen, darauf werde ich später zurückkommen, das so, ein Netz so aufzubauen und so sozial gestützt aufzubauen, dass das in Echtzeit möglich sein wird, Druck auszuüben, zu retten, wenn Schiffsunglücke passieren. Das Merkwürdige ist, ein paar hundert sind, ohne dass Schiffsuntergänge registriert wurden, verschwunden in der Zeit. Zum ersten Mal haben sich die Angehörigen von Haraga, von Verschwundenen, von Untergegangenen, von Ertrunkenen, von Verschwundenen in Tunesien zusammengeschlossen. Waren, denke ich, die Ärmsten, die auf dem Weltsozialforum teilgenommen haben. Sie haben sich seit einem Jahr zusammengeschlossen und fordern von den Regierungen, von der tunesischen, italienischen Regierung und von der EU-Kommission, gebt uns unsere Kinder, gebt uns unsere Angehörigen wieder. Das erinnert an dieselbe Forderung, die die Mütter des Plaza de Mayo in Buenos Aires seit den 1980er Jahren erhoben gegenüber der Militärdiktatur. Wenn unser Eins dorthin kommt und sagt, die sind wahrscheinlich doch ertrunken, sagen sie, woher weißt du das? Gehörst du zur Regierung? Was machst du hier? Das heißt, die Unterstützergruppen für die Frauen von Plaza de Mayo, die haben gesagt, es ist richtig, eure Forderungen. Regierung, gebt uns unsere Angehörigen wieder. Auch wenn wir Unterstützer wissen und herausfinden, wo die Folterzentren sind, in Argentinien damals gewesen sind, die haben herausgefunden, wie die Menschen umgebracht wurden, aus den Flugzeugen geworfen wurden, haben die Dossiers gemacht und haben das den Müttern gegeben und haben gesagt, wir unterstützen und ihr macht eure Forderung an die Regierung, gebt uns unsere Angehörigen wieder und nur die Regierung wird sagen müssen, die Verantwortung übernehmen müssen, sie sind tot, wenn sie tot sind. Und damit steht die Verantwortung auf Seiten der Regierung, damals Militärregierung. Und ihr wisst, dass es bis heute, dadurch ist es gelungen, diesen Müttern bis heute einen Riesendruck aufzubauen in Argentinien. Diese Angehörigen in Tunis, sie fordern jetzt von der EU-Kommission, gebt uns unsere Kinder wieder, und sie fordern uns auf, verschiedene Gruppen, wer mag, zu unterstützen. Parlamentarier einzuschalten, zu dokumentieren, herauszufinden, alle Schiffe herauszufinden, Boote herauszufinden, die damals von Tunesien gestartet sind, zu dokumentieren und die Leadership, die Wortführung haben, diese Angehörigen zum ersten Mal, ich sage Grenzen überschreiten zwischen Peripherie und Metropole. Es ist ein ungeheuer, es ist ein Punkt, aber ein ungeheuer politischer Punkt. Wenn von außerhalb der EU zu den Toten des Grenzregimes eine direkte Forderung kommt an die höchste Instanz in der EU, an die EU-Kommission. Und das wird, denke ich, uns noch länger, mehrere Jahre beschäftigen. Die haben einen solchen existenziellen Mut, eine solche Energie, eine solche Verzweiflung. Das wird, ich denke, wichtig sein, dass wir das hier weiter in die Diskussion bringen werden. Damit bin ich beim Grenzregime. Ich habe die drei verschiedenen Orte genannt. Ich wiederhole: Mali, Militarisierung, Südalgerien, Sicherheitszonen um die Energieförderung, Tunis, Mittelmeer, Grenzregime. Ich verlasse nun die geografische Gliederung und gehe kurz in die historische Perspektive. Wann ist dieses Grenzregime entstanden? Früher konnte man mit einem Schiff einfach nach Europa rüberschippern und wurde, wenn man keinen Pass dabei hatte, sofort legalisiert. Es gab noch keine Visapflicht in den meisten europäischen Staaten, wenn man von Nordafrika kam. Bis wann war das so? Bis 1990, 91. Es ist etwas, was sich heute niemand nach 2001, nach dem 11. September, nach all der Hetze, nach all der Abschottung, sich niemand mehr vorstellen kann. Also zu dem Zeitpunkt, als hier die Abschiebeknäste entstanden, die gab es auch nicht ewig. Zu dem Zeitpunkt entstand Schengen, entstand eine Außengrenze, entstand eine gemeinsame Visapflicht gegenüber Nordafrika und Afrika und an vielen anderen Ländern. Seitdem gibt es die Boat People. Seitdem gibt es die Toten im Mittelmeer, größter Friedhof, zuerst Gibraltar und jetzt Kanal von Sizilien, später wahrscheinlich Griechenland, Türkei. Die größten Friedhöfe der Nachkriegszeit in Europa, am Rande von Europa. Die offiziellen Zahlen von registrierten Toten an der Außengrenze der EU betragen in den letzten 20 Jahren 18.000, namentlich Ort dokumentiert. Die Dunkelziffer ist ein Mehrfaches drüber. Ich sagte, ich komme jetzt zur Geschichte, noch ein Foto zu Tunis. Dies hier ist die Botschaft von Frankreich, wenn man ein Visum haben will. In Tunis gab es diese Stacheldrahtabzäunungen in der Innenstadt früher nicht. Zur Zeit der Ben Ali-Herrschaft, Diktatur, gab es das nicht. Erst seitdem es die Aufstände gibt, erst seitdem die Demonstrationen die Gebäude attackieren und zu besetzen versuchen, gibt es Stacheldraht vom Innenministerium, der Regierung, vor den Riesensupermärkten und eben auch vor Botschaften. Ich sagte, Geschichte des Grenzregimes. Von Berlin bis zur Grenze nach Polen sind es nur 60, 70, 80 Kilometer. Wir haben damals als Forschungsgesellschaft Flucht und Migration mit anderen Gruppen angefangen, dorthin zu fahren an die Grenze, Tote in Oder und Neiße. Die Flüchtlinge konnten legal bis an die Oder oder Neiße fahren und erst mit Schengen, mit dem Übertritt über Oder und Neiße, wurden sie illegalisiert und im Fluss bei der heimlichen Überfahrt kamen damals bereits in den 90er Jahren Menschen um. Hier Deutschland, Polen, Deutschland, Tschechische Republik, wurde das erfunden. das, was wir heute alles kennen, Drittstaatenregelung, lange Abschiebehaft, schnelle Rückschiebung in Grenzgebieten, dieses Regime der Abschottung wurde hier ausprobiert. Im Mittelmeerraum haben dagegen die Behörden und vor allem die Gesellschaft nicht so mitgespielt. Und in den 90er Jahren galt das Mittelmeer noch als nicht kontrollierbar. Stattdessen haben dann die südeuropäischen Staaten zu Massen-Containment-Aktionen gegriffen. Sie haben in Tanja, das ist ja in Nordmarokko, auf spanischen Druck hin und mit spanischem Geld 1991, 1992 2000 subsaharische Flüchtlinge in das Stadion, in die Stierkampfarena Plaza de Toros eingesperrt und von dort dann peu à peu deportiert mit spanischem Geld. Das war zur selben Zeit wie hier, ich sagte schon, an der Grenze das Abschiebungssystem entwickelt wurde, die Abschottung entwickelt wurde und Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda 1991, 1992. Dies hier ist Bari, Süditalien. In diesem Stadion wurden zur selben Zeit wie Rostock, wie 1991, 92, zu einem im August 92 10.000 albanische Flüchtlinge eingesperrt. Ihr seht den Hafen, dort kamen die Schiffe an, der Hafen wurde abgesperrt, dann gegen den Willen des Bürgermeisters wurden die städtischen Busse beschlagnahmt von der Polizei und von Carabinieri und die Menschen in das Stadion gebracht. Das Stadion wurde rundum abgeschlossen und aus Hubschraubern wurden dann Mineralwasserflaschen und Kekse und Nahrungsmittel reingeworfen ins Stadion. Es kam zu unvorstellbar grausamen Szenen jenseits der Öffentlichkeit, völlig abgeschottet innerhalb des Stadions und erst jetzt, 20 Jahre danach, kommen die ersten Dokumentarfilme von Zeugen, von Leuten, die damals eingesperrt worden sind. Von dort wurden sie dann allmählich nach Bari abgeschoben. Heute ist das Grenzregime ein System geworden, das über Frontex und über große Firmen die modernste Kriegstechnologie aus den Kriegen in Afghanistan und im Irak transferiert hat in die Abschottung. Das heißt, heute soll das Mittelmeer, wie auch die Atlantikküste hier, vollständig kontrollierbar gemacht werden, was natürlich eine Allmachtsfantasie ist und nicht funktionieren wird. Es wird dabei auf eine Bündelung in der Technik gesetzt, von Radar, von Optik und von Satelliten- und Drohnensignalen, die hier sieht man die Länder bereits, von Portugal, Spanien ist da führend, bis hin zur westafrikanischen Küste bereits von Europa aus überwacht und zentralisiert verarbeitet werden. Es ist aber nicht nur eine Zentralisierung der Datenverarbeitung, sondern auch eine Zusammenführung der verschiedensten Einrichtungen, die in den Küstenstädten und auf den Inseln vorhanden sind. Das heißt, die Hafenbehörden, die vorher nur dazu da waren, die Schiffe rein und raus zu winken und aufzuschreiben, der Zoll, was man alles Seerett, alle Einrichtungen, die man sich vorstellen kann, werden ausgerichtet auf einen neuen Feind, nämlich die heimlichen Abfahrer, Abfahrerinnen, Flüchtlinge, die nach Europa übersetzen wollen und werden in dieses System, in diese virtuelle Vorverlagerung der EU-Grenzen nach Westafrika und Nordafrika eingebunden. Das Seahorse-Projekt ist das, was ihr hier seht, wurde in den letzten Jahren auch praktisch entwickelt. Was jetzt in die Entwicklung gerät, ab 2013 ist der offizielle große Start, ist Eurosur. Damit werden die Erfahrungen von der Atlantikküste zunächst auf zentrale, auf das zentrale, die zentrale Mittelmeerregion übertragen. Von Libyen, das unter Gaddafi bereits eine Schlüsselrolle gespielt hat, für die Übernahme von Abschottungstechniken aus der EU, Zusammenarbeit mit der EU. Libyen soll nach diesen Plänen wiederum eine Schlüsselrolle spielen. Tunesien, was hier noch nicht eingezeichnet ist, wird bedrängt zurzeit, Algerien ebenfalls. Es ist praktisch ein Transfer von Westatlantik jetzt aufs zentrale Mittelmeer. Und nach 2014, 2015 wird es dann weiter wohl ins östliche Mittelmeer gehen, wenn nicht die Aufstände dazwischen kommen. Was ist denn? Welche Verträge gelten denn? Welche Abkommen gelten denn, wenn es schwache Regierungen dort gibt, wie in Tunesien, die eben einem ständigen Druck der Bevölkerung ausgesetzt sind? Die Demonstrationen, die Sit-ins, die Blockaden, die lokalen Aufstände werden, auch wenn die Polizei nicht zerschlagen ist, auch wenn das Militär nicht zerschlagen ist, auch wenn es die reichen Zentren nach wie vor gibt, wenn es die Wirtschaftsstruktur, die Eigentumsstruktur ist nach wie vor nicht angegriffen. Aber trotzdem sind die Regierungen dort auf Jahre hin geschwächt. Und es ist die Frage, ob ein solches verschärftes Überwachungs- und Abschottungssystem gesellschaftlich dort verankert werden kann und wie. Teil 2. Kapitalismus, IWF, Weltbank, Lebensmittelpreise. Die heutige Krise, derzeit IWF-Diktat gegenüber Ägypten, Tunesien, Algerien für das laufende Jahr. Mal sehen, was sich dort alles tun wird. IWF-Diktat heißt Reduzierung der Lebensmittelsubventionen, Reduzierung der Energiesubventionen, stärkere Privatisierung, Privatisierung der Banken, Kreditaufnahme zu bestimmten Konditionen, der Liberalisierung der Arbeitsmärkte, wie das genannt wird. Das sieht aus wie eine Neuauflage der Strukturanpassungsprogramme aus den 1980er Jahren. Ende 1983, Anfang 1984 hat der IWF in Tunesien genau das gefordert. Staatschef Bourguiba damals hat von einem Tag auf den anderen im Januar 1984 den Brotpreis verdoppeln lassen. Am selben Tag gingen die Aufstände los. Brotrevolten genannt. Überall in der Welt waren es die gleichen Antworten. Auch in Szene gesetzt mit dem Baguette. Auch das Baguette taucht jetzt 2010, 2011 in den Revolten wieder auf. Damals war es das Militär, das in die Menge geschossen hat. 100 bis 150 Tote hat es damals gegeben in Tunesien. Die Aufstände flackerten immer wieder auf. Am gleichen Tag, wie der Aufstand niedergeschlagen wurde, hat Bourguiba die Streichung der Lebensmittelsubvention, der Brotsubvention, die Brotpreisverdopplung rückgängig gemacht. War nicht durchsetzbar. Es hat vier Jahre gedauert. Ben Ali wurde installiert, bis ein neues Wirtschaftsregime, IWF-Regime, dann tatsächlich im Land durchgesetzt wurde. Ich sagte vorher schon, es ist nicht nur Krise, Krisenangriff, IWF-Angriff und auf der anderen Seite ist die Bevölkerung, notleidende Bevölkerung, die dann zum Opfer wird, sondern es ist ein sehr komplexer Zusammenhang. Die Leute in den Armutsgebieten auf dem Land, an den Stadträndern, forderten, dass sie Essen haben können, dass sie Wohnen haben können, dass sie ein Einkommen haben können. Wie auch immer. Und es war für mehrere Jahre nicht ganz klar, wie so etwas durchgesetzt werden kann vom IWF. Einfach mit Lebensmittelstreichungen ging nicht. Ich komme darauf gleich zurück. Es ist die Zeit, in der Großfabriken aufgemacht wurden. Dies hier ist Steif, diese Kuscheltier Großunternehmen, das in Sidi Bouzid eine große Fabrik betreibt. Sidi Bouzid ist der Ort, wo die tunesische Revolte am 17. Dezember 2010 begonnen hat. Sidi Bouzid ist in der arabischen Welt, man braucht nur den Namen zu sagen, das Symbol, der Leuchtturm für die Arabellion. Diese Fabrik Steif wurde in den Momenten der Revolution auch gestürmt und der Manager eingeschlossen, Lohnforderungen, wie alle anderen in allen Fabriken auch. 20% Lohnerhöhung wurden zugesagt und seitdem läuft das dort wieder. Ich gehe zurück auf 1984, 85, 86, 87, Strukturanpassungsprogramme. Damals wurden die Lebenszusammenhänge der Armen angegriffen durch das IWF-Programm. Und hier die Frauen, die jüngeren Frauen, wurden in die Fabriken getrieben. Nicht nur getrieben, es war auch der Anreiz da, dass sie 120, 110 Euro umgerechnet in die eigene Tasche wirtschaften können. Denkbar wenig. Dass dadurch ein sozialer Wandel aus Sicht der Frauen ein kleines bisschen in die Gänge kommen könnte. Aber seht selbst, es ist eine Disziplinierung auf neue Tätigkeiten, auf neue Zeitrhythmen. Es ist eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Bis heute ist es eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Die Großfabriken, die privaten Großfabriken sind relativ ruhig geblieben, während die staatlichen Rohstoff-Phosphatbetriebe Dauerkonfliktherde sind, Dauerstreiks, Dauerblockaden. Elektroindustrie, Textilindustrie, Frauenarbeit, da ist der Großangriff seit den Mitte der 80er Jahre in Tunesien und in vielen anderen Ländern Nordafrikas und auch in anderen Teilen der Welt seit den 80er Jahren da. Mit einer neuen Disziplinierung, neuen Überwachung, neuen Formierung von Zeit und eben auch mit einer interessanten Frage, was das eigentlich für die Familien bedeutet hat und bedeutet, wenn die Frauen arbeiten und die Männer möglicherweise in Kaffee sitzen. Dies hier ist Leonie, einer der größten Massenbetriebe in Tunesien, eine deutsche Autokabel-Zuliefererfirma. Also ich nenne nochmal Textilindustrien und Elektronik-Zuliefererindustrien entstehen als Massenfabriken in der Zeit. Wohin sollen, bitteschön, im aktuellen Krisenangriff die Menschen getrieben werden? Es gibt keine neuen Fabriken, es ist auch nicht vorstellbar. Sie konzentrieren sich, das Kapital, der Kapitalismus konzentriert sich auf die Anwendung von Krisenreaktionsschemata, die aus Überwachungssoftware, aus Krisenreaktionsmilitär, Notfall, Katastrophenszenarien bekannt sind. Hier wurde die Arabellion, der Aufstand, der arabische Frühling, als Unruhe thematisiert von einem Logistikunternehmen und alle diese Großbetriebe, die ich vorgenannt habe, funktionieren just in time. Mit genauer Taktung der Zulieferung der ähnlichen Firmen aus Rumänien, aus Mexiko, Montage und dann auf den Markt. Und wenn an irgendeinem Punkt das gestört wird durch die Unruhen, so ist es heutzutage fliegt dadurch sehr viel dem Kapital um die Ohren. Es ist nicht so, wie wir häufig denken, ach, dann wird eben ausgelagert, woanders hingelagert, dann machen die das eben, gleichen die das rasch aus. Genau das schaffen sie nicht. Just in time heißt nämlich, es gibt keine Produktlager mehr. Sie sind zu teuer geworden. Es geht alles über Software, die haargenau in der gleichen Zeit müssen die Teile ankommen. Von daher, Krisenreaktion, Logistik ist gefragt, wie aus Tunesien zur Zeit des Aufstands die produzierten Werkbankteile herausgeflogen werden konnten. Welche Flughäfen gab es noch? Welche Schiffsmöglichkeiten gab es? Welcher Hafen funktionierte noch in Echtzeit? Das heißt, dieses Logistikunternehmen arbeitet ähnlich wie Krisenreaktionskräfte der Militärs oder in Katastrophenszenarien daran, die Produktion aufrechtzuerhalten und umzuleiten, so dass just in time produziert werden kann. Das ist ein Aspekt, der, denke ich, nicht bekannt ist oder völlig unterschätzt wird. Hier vor allem denkt man ständig, das macht nichts, wenn irgendwo was ausfällt. Das Kapital ist so clever und kann sofort das ausgleichen. Es ist enorm krisenanfällig, störanfällig durch die Unruhen. Ich komme zum dritten Punkt. Ich sagte schon, wohin sollen mit dem augenblicklichen Krisenangriff Spardiktate in Südeuropa, IWF-Programme in Nordafrika, in welche Überlebensformen, Ausbeutungsformen sollen die Menschen gedrängt werden? Es ist nicht absehbar. Im Gegenteil, es ist so, ein Titel eines Buchs, was wir rausgebracht haben, aus dem Alltag heraus, sagt Asef Bayat, aus dem Alltag heraus wurden diese Revolten geführt. In Nordafrika war es Jahre und Jahrzehnte nicht möglich, dass man sich in Arbeitsgruppen einmal in der Woche trifft oder dass man sich in Parteiform trifft und dass man Parteizentralen hat oder dass man Wohnzentren hat oder Mietzentren, irgendwo Treffpunkte hat, sondern alles passiert über nicht strukturierten, also nicht fest strukturierten Alltag. Man sieht sich, bespricht die Sachen und es weitet sich aus. Stromklau zum Beispiel in Stadtteilen oder informeller Handel. Immer ein Stückchen weiter, bis man im Zentrum der Stadt ist. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, dass die Polizei zurückschlägt. Es ist, Asef Bayat nennt das Quiet Encroachment, ein langsames Vordringen. Es spielen bei ihm verschiedene Momente herein, wie das alltagsmäßig, schwarmmäßig passiert, ohne eine Organisation, die im klassischen Sinne, ohne eine Sozialbewegung im westlichen Sinne. Ich wiederhole, ich konnte keine Arbeitsgruppe, ich konnte nicht sagen, wir treffen uns einmal dort und dort als Arbeitsgruppen oder so. Das gibt es nicht. Man macht alles über die Altersstrukturen und darüber ist es auch nicht fassbar. Ich habe jetzt ein paar Bilder rausgesucht, wie der informelle Handel allmählich vordringt in die Städte. Dies hier ist aus Algier, Zentrum des Zentrums. Ab und zu kommt die Polizei, wo die Ware schnell wieder zurückgezogen wird. Es ist keine hierarchiefreie Produktion, Verkauf, Einkommen, aber es ist eine, die sehr stark auf Selbsttätigkeit beruht, also informelle kleine Ökonomien, die im Alltag verankert sind. Warum geht es nicht mehr weiter? Hallo? Ja, dies hier ist Tunis im Zentrum, undenkbar unter Ben Ali, das ist die Prachtstraße, die Avenue Habib Bourguiba, voller Leute, die informellen Handel dort betreiben. Ihr seht da Kleidung, es ist mein Sohn, der da gerade steht. Man kann also bis in, es ist konfliktreich, also ab und zu kommt Polizei, es ist also wirklich ein Vordringen, dass man sich den Platz allmählich erobert. Es geht nicht mehr bei mir. Da, halt. War ich das oder? Machst du? Mhm. Halt, das noch zurück. Ja. Oran, Westalgerien. Das, was äußerst interessant ist, ist, dass diese Selbsttätigkeit, die angesiedelt ist, ein bisschen in dem informellen Handel, informelle Ökonomie, Reparaturdienste, Recycling, dass die auch die neuen Technologien mit unter die Fittiche genommen hat. Dass die also Produktion zweckentfremdet, nicht für die Produktivität nutzt. Handy, Kommunikation, Wissen eignen die sich an, ohne das einzuspeisen in einen neuen Produktionszyklus, ohne in die Überwachung zu gehen. Also man kann sämtliche Softwareprogramme für jenseits der Patentgeschichten kaufen. Man kann dort alles Mögliche kriegen, machen, was basteln die selber. Ja, ja, hier, das ist Tunis, ein bisschen auf dem Land, wo man das reparieren lassen kann, wo die ständig basteln damit. Nicht? Ja. Und da komme ich nochmal auf die Krise. Möglicherweise besteht die Krise da, gerade darin und wird so dadurch zu einer systemischen Krise, dass die Menschen sich die Handys, die Satellitenschüsseln, das Wissen, die Verbindungen jenseits von Überwachung aneignen und jenseits von Produktion für eigene Zwecke, zweckentfremdet, nutzen. Das als These, als Frage. Weiter. Seht bitte den Kontrast. Wieder die Eröffnungsdemo vom Weltsozialforum vor einem Monat. Es ist der Block der Hochschulabsolventen ohne Arbeit, der Arbeitslosen. Schurl, Arbeit, Freiheit, Würde, Patriotismus. Seht bitte, das war unter Ben Ali oder in Ägypten unter Mubarak war es undenkbar, solche Demonstrationen. Aber meine weitere These ist, dass das nicht das Terrain ist dieser Halbsozialbewegung, dieser Alltagswiderständigkeiten, dieser Alltagsrevolten. Wenn die sich zeigen auf den Demonstrationen, auf dem Weltsozialforum, gehen sie unter in der Beliebigkeit der linken, halblinken, bunten Organisationen aus allen Ländern der Welt, auch aus Tunesien. Sie gehen unter, es ist ein Jahrmarkt und man sieht, also es bleibt folgenlos. Sie müssen das bezahlen, dass sie da herreisen. Es ist anders, als wenn sie mit einem Sit-in, wie sie das früher gemacht haben, die Regierung belagern und schließlich die Übergangsregierung, wieder eine Übergangsregierung stürzen, wenn sie Einkommen fordern. Also auf diesen Widerspruch und auf die Frage, was bei uns eigentlich als Politik gilt, ist es das Politik, wenn wir uns in Arbeitsgruppen treffen, wenn wir uns auf Demonstrationen sehen, die wichtig sind, außer Frage, die aber abgelöst sind ein Stück weit von unserem oder von dem Alltag, von den Hartz IV, vom sozialen Alltag. Und müsste es nicht darum gehen, dort wie hier die Grenzen zu überwinden, nicht nur geografisch dorthin, zu hören, was von dort erwartet wird von uns. Man müsste es hier nicht auch darum gehen, die Politikformen in Frage zu stellen und Alltagsstrukturen, Alltagswissen und auch neue Technologien, alles das zu überdenken und neu einzusetzen und sich bewusst zu werden, dass das unsere Stärke ist. Gut, dass wir demonstrieren, aber die großen Stärken haben wir womöglich oder die von dem Widerstandsmöglichkeiten, die überall auf der Welt entstehen, liegen womöglich in den Altersstrukturen. Weiter bitte. Boards for People, sagte ich schon. Dasselbe Thema, dasselbe Problem. Wir haben ein Jahr hinter uns, da gab es auf dem Mittelmeer Fahrten, um aufmerksam zu machen auf die Haraga, auf die Verschwundenen, auf die Toten. Und das Interessanteste war dabei der Kontakt, die Diskussion mit Menschen, auf den Fähren, in den Hafenstädten. Und erst jetzt, wo es darum geht, über Organisation im klassischen Sinne unter uns, transnational, wer macht alles mit, wie geben wir uns ein Programm, endlose Sitzungen, völlig unproduktiv im Sinne von, das bringt uns aufs falsche Gleis. Es kommt zu Spaltungen, es kommt zu Schwierigkeiten. Von daher, richtige Frage, richtige Perspektive ist viel wichtiger. Weiter bitte. Hinzugehen zu den Orten, jetzt für Boards for People, für Watch the Mat, hinzugehen zu den Orten, wo die Versammlungen im Alltag, aus dem Alltag heraus stattfinden. Dies hier ist das Städtchen El Fachs, 60 Kilometer südlich von Tunis. Da begann im September letzten Jahres ein Aufstand. Eine Woche vorher waren über 100 Leute wahrscheinlich aus dem Ort aufgebrochen, Richtung Sfax an einem Abend. Es ging die Kunde, dass dort ein Boot nach Lampedusa losfährt. Unter sehr seltsamen Umständen ist das Boot direkt 10 Kilometer vor Lampedusa an einer Felseninsel gesunken und unter Deck waren sehr viele Menschen, die in die Tiefe gerissen wurden. Und es hat 10 Stunden gedauert, bis die Rettungskräfte ankamen, obwohl sofort Notrufsignale gestartet wurden. Die Überlebenden kamen in den Abschiebeknast auf Lampedusa. Es gelang dann italienischen und tunesischen Reportern, direkte Interviews mit denen zu führen und live zu senden in den Radios. Wie heißt ihr? Namen zu sagen. Und gleichzeitig liefen in El Fachs, woher viele von den Toten kamen, zurück bitte, liefen die Menschen zusammen, die das hörten und sagten, wir wollen von den Regierungen, der tunesischen Regierung und der italienischen Regierung wissen, die Namen der Überlebenden, die da in den Abschiebeknästen jetzt auf Lampedusa sind, damit wir wissen, wer möglicherweise umgekommen ist, von unseren Angehörigen. Sie haben diese Antwort nicht bekommen. Weder von der tunesischen Regierung noch von der italienischen Regierung. Und daraufhin haben sie Barrikaden gebaut und mehrere Tage die gesamte Stadt blockiert, die Fernstraßen blockiert. Und das war die erste Migrationsrevolte, die es in Tunesien gegeben hat, die erste Haraga-Revolte. Bitte weiter. Es ist also wichtig, wenn man sich mit neuen Technologien beschäftigt, wie wir das jetzt machen mit Watch the Mat und Boats for People, hier die Rekonstruktion eines Todesschiffs. Ich hatte gesagt 2011, NATO-Blockade Libyens, Frontex-Einsatz. Da fuhren über 2 Wochen lang Kriegsschiffe direkt und Helikopter über und neben dem Todesschiff vorbei, haben gewunken, haben einmal Kekse abgeworfen und von den über 70 Menschen an Bord sind im Laufe der 2 Wochen, die hatten einen Motorschaden, über 60 Menschen verdurstet, umgekommen. Das Boot ist zurückgetrieben. Einer der Überlebenden hat dann sich mit Journalisten in Verbindung gesetzt. Es ist also dieses neue Moment auch von Überlebenden da. Wir haben Kraft, wir haben die Angst verloren. Von dem Aufstand her, von den Aufständen her haben sie diese Kraft. Und daraufhin konnte man dann mit einiger Energie und Leuten, die sich damit auskennen, rekonstruieren, wo das Schiff überall gewesen ist, rumgetrieben ist auf dem Wasser und welche Kriegsschiffe in unmittelbarer Nähe waren. Und gegen die läuft derzeit Klageerhebung in Frankreich, Spanien und womöglich noch in anderen Ländern. Das Ganze funktioniert nur, wenn viele Gruppen sich nicht auf die Technik sich verlassen, sondern wenn man hingeht zu diesen Versammlungen, wenn man in den Alltag geht. Wir haben hier Oranienplatz, aber auch sonst in der Nachbarschaft Menschen aus allen Ländern, als Flüchtlinge, als Migranten, Migrantinnen, mit denen wir über alles vielleicht gar nicht sprechen, vielleicht ein bisschen sprechen, aber wir könnten, also wir haben viel näher, viel mehr Möglichkeiten, sozialen Alltag zu praktizieren, Basis aufzubauen. Das ist der, die Möglichkeit von Druck und von Widerspenstigkeit. Weiter bitte. Das ist Watch the Mat, eine Initiative, die mehr so das Werkzeug, das Tool, Wissen bereitstellt, für bereitstellen wird in diesem Sommer für Notrufe im Mittelmeer, damit, wenn solche Notrufe eintrudeln, entsprechender sozialer Druck in verschiedenen Städten aufgebaut werden kann. Ihr findet das im Internet, FFM-online oder Watch the Mat. Weiter bitte. Letztes Bild. Regierung in Tunis, Übergangsregierung Tunis, Stacheldraht, war ich ja schon drauf eingegangen. Mein Rat ist, sehen wir nicht nur auf den Stacheldraht. Es ist wichtig, das genauer zu untersuchen, wie die Absperrungen laufen, wie die Checkpoints laufen, wie die Sicherheitszonen laufen, wie die Militarisierung läuft, wie die Dispositive aussehen. Aber fixieren wir unseren Blick nicht dahin, sondern nicht nur mindestens genauso wichtig, sondern wahrscheinlich noch wichtiger ist es, blicken wir in die Richtung, von wo sich was zusammenbraut. Gehen wir dorthin, wo die Unzufriedenheit herrscht? Sehen wir die sozialen Zusammenhänge, die mit Kindern, Männer wie Frauen, in unterschiedlichsten Zusammensetzungen und Widersprüchen sich bewegen, glauben wir nicht, was alles an Distanzierungsangeboten uns über die Medien kommt, Stichwort Islamismus, Stichwort Al-Qaida-Terrorismus, Stichwort Frauen, also wie häufig was verdreht wird, sodass wir in Distanz geraten zu Bevölkerungen dort. Gehen wir hin, sprechen wir direkt mit unseren Nachbarn, sprechen wir direkt mit den Menschen aus den unteren Klassenschichten, setzen wir uns in Verbindung mit denen und hören wir das, was aus dem Süden Richtung Norden viel klarer als Erwartung formuliert wird, als umgekehrt. Danke.